Es ist 10 Uhr und 3 Minuten. Das Wetter. Heute ist es den ganzen Tag sonnig und niederschlagsfrei. Gegen Abend bewölkt es sich dann ein wenig. Bei schwachem Wind aus nördlichen Richtungen steigen die Temperaturen bis auf 16 Grad. In der Nacht gehen die Werte zurück auf 6 Grad. Und die weiteren Aussichten. Es wird langsam Sommer. Da ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mit dem Frühling wären wir ja auch schon zufrieden. Hm? Leider gut. Sisters in this through before we even started. Um 7 Minuten nach 10. Es ist Samstag, es ist ein Pfingstwochenende. Die Sonne scheint draußen. Es wird den ganzen Tag so sein. RTL bringt's leider gut. Ich bin Stefan Ofirowski. Was also bitte will man mehr? Vielleicht das erste Spiel? Kein Problem. Das erste Spiel ist direkt was zum Mitmachen, zum Mitsingen. Und zwar die Unvollendeten gleich. Go!

one more try. I didn't know how much I loved you. Timothy und One More Try. Es ist 13 Minuten nach 10. Ich hätte vielleicht noch sagen sollen, dass wir das natürlich belohnen, wenn sie bei uns singen. Ist doch völlig klar. Es gibt eine Pendeluhr zu gewinnen. Eine RTL-Pendeluhr im Cityline-Design. Also wenn das nix ist, ne? Und das alles nur, wenn sie bei uns singen. Und zwar den Hit Überdosis Glück von Fuchs. Ich habe eine Überdosis Glück in meinem Kopf. Ich bin sicher, sie können es besser. Rufen Sie uns an. This Old Heart of Mine. Sie müssen nicht so gut singen können wie Rod Stewart, aber Sie sollten textsicher sein bei Fuchs und Überdosis Glück, denn gleich nach der Werbung gibt's bei uns die Unvollendeten. Und wer gewinnt heute Morgen unsere RTL-Pendeluhr durchs Mitsingen? Wir warten drauf, gleich werden wir es wissen. Orchestra, Pop-Symphonies, wie ein Tag im Paradies. Pop-Symphonies von Polystar. RTL, die Unvollendeten. Und zu genau denen begrüße ich um 18 Minuten nach 10 den Björn Götzke aus Remscheid. Guten Morgen, Björn. Hallo. Ja, hallo. Ah, da ist er, Björn. Ja. Alles fit an diesem Samstag? Auch ich denke schon, ja. Ja, was machen Sie denn über Pfingsten? Ich muss schon ein bisschen länger ausschlafen, ne? Das ist was Feines, ne? No? Ja. Mhm. Und Sie haben hoffentlich auch ein langes Pfingstwochenende. Oh, ganz sicher. Wir haben Kirmes hier bei uns, ne? Hey, mit allem möglichen, was man so braucht. Kettenkarussell und Schießbuden und so. Das ist ganz schön was los. Na fein. Können Sie eine Pendeluhr gebrauchen? Aber ganz sicher immer. Na, im Cityline-Design, klingt gut. Ja, das Aber wie das so bei uns ist, die muss man sich verdienen, Björn, ne? Ja, ich werde mal versuchen. Sie wissen, wie es geht. Also ich spiele in den Anfang oder einen Mittelteil von Fuchs vor. Ja. Das ist der Hit Überdosis Glück, hatte ich vorhin schon gesagt. Und der bricht irgendwann mal ab, also er ist nicht vollendet. Deswegen heißt das Spiel die unvollendeten Hits. Ja. Und dann sind Sie gefragt, Björn. Ich werde es versuchen. Kehle geölt. Alles klar? Okay. Okay, hier kommt der Hit. Anna, bist du einsam? Bist du allein? Oh Anna, willst du immer glücklich sein? Schau in meine Augen, Anna, kannst du sehen? Wir werden uns doch immer... Und wenn der kalte Regen fällt, spann ich die Schirme auf. Und wenn der Tag zu Ende geht, nehm ich dich mit nach Haus. Ich hab ne Überdosis Glück in meinem Kopf. Du bist drin, mein Schatz, du bist drin. Ja, kannst nicht ändern und so. Ja, ja. Ja? Darf ich dabei Kaugummi kauen? Nein. Hui! Jawohl, das ist die Pendeluhr für den Björn. Die kann also, ich gebrauchen. Ja, ne, gut. Nichts unten dran hängen, weil sonst geht sie nicht mehr richtig. Gut. Björn, ein schönes Pfingstwochenende. Dankeschön. Und vielen Dank für diese Sangeskraft am frühen Morgen. Dankeschön. Tschüss, Björn. Tschüss. Und hier kommt der Hit von Fuchs in voller Länge, diesmal richtig ohne Unterbrechung. Überdosis Glück in RTL leider gut, 20 nach 10. 10 und gleich 27, RTL leider gut. Am Samstagmorgen der Start ins Pfingstwochenende. Wieder mit einem tollen Spiel in der nächsten halben Stunde. Und zwar verlosen wir ein Amnesiaspiel von Parker. Also das ist das Spiel mit dem Gedächtnisschwund. Sie können erraten, wer ich heute bin. Verwirrt? Sie werden es nicht mehr sein in wenigen Minuten. Das ist es um ganz genau 10:30 bei RTL in Leider gut. Schalt ein. Chicago und If You Leave Me Now. Ich hoffe, Sie verlassen mich nicht. Ich hoffe, Sie bleiben noch ein bisschen bei mir. Denn das nächste Spiel steht auf dem Programm in knapp 5 Minuten, also nach den nächsten beiden Platten ungefähr, spielen wir um ein Parker Amnesia-Spiel und werden auch dieses Amnesia-Spiel spielen hier live auf den Antennen von RTL. Und wie das funktioniert, das sage ich Ihnen gleich. Ich sage Ihnen jetzt schon mal, ich werde wahrscheinlich an Gedächtnisschwund leiden. Hallo! Earth. Early Morning, ne? So früh am Morgen ist es nicht mehr, es ist 10 Uhr und gleich 37. Es lohnt sich heute das Aufstehen, denn die Sonne scheint und Pfingsten ist, also das Pfingstwochenende steht vor der Tür. Was könnte man Schöneres haben? Man könnte vielleicht noch ein Amnesia-Spiel von Parker gebrauchen. Kein Problem, RTL hören und gewinnen. Also wir spielen das Spiel hier, es funktioniert folgendermaßen. Normalerweise klebt man sich dabei so eine kleine Karte an die Stirn oder man benutzt dazu ein Stirnband bei diesem Spiel. Da steht eine berühmte Persönlichkeit drauf auf dieser Karte. Alle anderen im Kreis können natürlich sehen, wer man ist, man selbst nicht, weil wann guckt man sich schon mal selbst auf die Stirn, ne? Also logisch. Und dann muss man selbst rausfinden, wer man ist. Wir drehen das ein bisschen um. Ich pappe mir jetzt hier eine berühmte Persönlichkeit an die Stirn. Zack. Ich habe dazu ein Kaugummi benutzt, weil das Stirnband gefällt mir nicht so gut. Und ich habe das jetzt an der Stirn und jetzt bin ich jemand. Und ich weiß, wer ich bin, aber Sie wissen nicht, wer ich bin. Sie können aber rausfinden, wer ich bin. Dann rufen Sie mich an, wenn Sie wissen wollen, wer ich bin. Also kein Problem. 00352-1331. Rufen Sie an, raten Sie mit mir. Das Spiel ist ganz einfach. Ich werde nur mit Ja und mit Nein antworten. Wer drei Neins hat, ist raus aus der Runde. Und ja, wer die ganze Zeit Ja's hat, kann sich natürlich rantasten. Alles klar, kein Problem. 00352-1331. Einen kleinen Tipp möchte ich vielleicht noch geben. Also, mich gibt's eigentlich nicht so richtig. Also, irgendwo gibt's mich, aber dann gibt's mich halt doch wieder nicht. Also was? Und so richtig menschlich fühle ich mich eigentlich auch nicht. Aber rufen Sie mich an. 00352-1331. Slip sliding away. Slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. I know a man, he came from my hometown. He wore his passion for his woman like a thorny crown. He said, Dolores, I live in my love for you is so overpowering, I'm afraid that I will disappear. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. And I know a woman became a wife. These are the very words she uses to describe her life. She said a good day ain't got no rain. She said a bad day's when I lie in bed and think of things that might have been. Slip sliding away, slip sliding away. The nearer your destination, the more you slip sliding away. And I know a father who had a son. He longed to tell him all the reasons for the things he'd done. He came a long way just to explain. Kissed his boy as he lay sleeping, then he turned around and headed home again. His slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. God only knows, God makes his plan. The information's unavailable to the mortal man. We're working our jobs, collect our pay. Believe we're gliding down the highway when in fact we're slip sliding away. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination. slips sliding away. Slip sliding away. Ausrutschen. Sit-Bum. Je länger das Sit, desto härter das Bum. Wir spielen Amnesia von Parker. Ich bin irgendjemand und keiner weiß genau, wer ich nun bin. Aber Sie wissen es vielleicht, Sie können es rausfinden. Rufen Sie uns weiterhin an, 00352-1331. Die erste Raterunde gibt es nach dieser Platte. Wer bin ich? Helft mir, liebe Hörer, 00352-1331. Hallo, go. New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got take her home, whet her appetite. She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. Knows you off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. She's got Betty Davis Eyes, Kim Carnes ist das, es ist Viertel vor elf. Wer ist am Telefon hier? Ist leider gut. Hallo? Hallo? Ja, wer ist denn dran, bitte? Jürgen. Jürgen, ich höre Sie nur ganz leise. Ja, bist du besser? Nee, überhaupt nicht. Sie müssen richtig reinbrüllen ins Telefon, sonst höre ich Sie gar nicht. Hallo? Ja? Ja. Jürgen, wir machen Folgendes, ich mache Musik, ich rufe nochmal an, ne? So klappt das nicht bei uns. Ist gut. Bleiben Sie dran, ne? Bis gleich, tschüss. Wenn die Sonne versinkt, Musik für uns erklingt, Sommernachts Träume für uns zwei. Und wir tanzten allein im hellen Mondenschein, Sommernachts Träume für uns zwei. der Mann im Mond, der schaute uns zu, diese Traum. Eine Nacht hat uns das Glück gebracht, Sommernachts Träume. So, der zweite Versuch hier, mal rauszufinden, wer ich bin. Hoffentlich ist der Jürgen jetzt wieder dran mit einer besseren Qualität. Hallo Jürgen. Hallo. Ja, ja, das ist ja was ganz anderes. So, Jürgen, der erste Versuch. Sie wissen, bei 3 Neins sind Sie raus. Wer bin ich? Ich bin nicht menschlich. Ja, also ich bin's. Also ich bin nicht menschlich, nein. Also ja. Ja. Mhm. Lobo-Balisa, man da viel Durst. Bitte? Ich würde sagen, Vater Morgana. Nee, das ist falsch. Das ist das erste Nein. Also zwischen menschlich und Vater Morgana gibt es natürlich noch ein paar andere Dinge, Jürgen. Die nächste Frage bitte. Dann bereicht tierlich. Ja, ja, so ein Jein ist das. Also werten wir mal nicht als Nein. Bisher haben Sie ein Nein, Jürgen. Jürgen, schnell, so viel Zeit haben wir nicht. Die nächste Frage bräuchte ich von Ihnen. Ist es ein Gegenstand? Ein Gegenstand ist es nicht, nein. Das ist das zweite Nein. Hm? Was könnte es noch sein? Kann man damit spielen? Nee, würde ich auch nicht sagen. Also spielen ist auch falsch. Jürgen, das war das dritte Nein. Ist gut. Na, darf ich verabschieden? Tschüss, Jürgen. Und der nächste, der dran ist, müsste der Claude sein. Hallo, Claude. Hallo? Ja, ich würde mal fragen, ob Sie vielleicht eine Fantasiegestalt sind. Das bin ich, jawohl, das ist richtig. Vielleicht aus Zeichentrickfilmen. Auch das ist richtig, ja. Ich würde mal raten. Ja. Von den Turtles. Nein, von den Turtles bin ich keiner. Das ist das erste Nein, Claude, aber noch ist ja nichts verloren. Zwei Stück können wir noch machen. Hm. Gibt es die schon länger? Die gibt es schon länger, die Figur, ja. Sie haben ein Stirnbändchen, ne? Ich habe ein Stirnbändchen an, ja. Muss das sein, um die Gestalt fertig zu machen? Nicht unbedingt, aber ich will mal sagen, er hat öfter schon mal eins an. Also ein bisschen helfen darf ich ja mal. Ja. Claude, die nächste Frage. Sie sind schon gar nicht so schlecht, ne? Zwei Neins können wir uns noch leisten. Sind Sie ein Geist? Ein Geist bin ich nicht, nein. Das ist das zweite Nein. Also, Zeichentrickfigur sind wir uns einig, also irgendeine Erfindung. Ab und zu habe ich mal ein Stirnband an und es gibt mich schon etwas länger im Zeichentrickbereich, aber kein Geist. Und kein Ninja Mutant Hero Turtle oder sowas. Hm. Wer könnte ich sein? Oh, hör? Mach's mir nicht einfach. Nee, ist schwierig, ne? Claude, jetzt brauche ich die nächste Frage, so viel Zeit haben wir nicht. Claude, denk mal ein bisschen drüber nach. Also, etwas ältere Zeichentrickfigur. Aus welchem Bereich könnte ich denn vielleicht kommen oder so etwas? Man... Sollen wir sagen Karate oder so? Nee, Karate ist es auch nicht. Also, ist wirklich ganz daneben. Jo. Claude, das war das dritte Nein, aber vielen Dank. Jo, okay. Tschüss, Claude. Tschüss. Und die Gudrun ist noch dran aus Berlin. Hallo, Gudrun. Hallo. Ja, Gudrun, wer bin ich? Ja, also Zeichentrickfigur war richtig und genau. Ich würde sagen aus dem Amerikanischen. Auch das ist richtig, ja. Mit Kaugummi dachte ich mir irgendwie Mickey Maus. Nee, Mickey Maus bin ich nicht, aber das ist schon ziemlich heiß dran. Also Walt Disney in jedem Fall. Ja, richtig. Ach du Schande, da gibt's ja nicht wenig. Oh. Nee, aber Mickey Maus war schon ganz nah, also... Mickey Maus war schon ganz nah. Also sag ich mal, die treten oft zusammen auf, die beiden. Ach, wie heißt denn der Lange? Ach, ja? Ach Mensch, ich könnte jetzt so viele aufziehen, bloß dann sind 3 Nein weg. Ja. Die treten oft zusammen auf. Donald? Nee, Donald ist es nicht. Scheiße, schon die zwei. Einen habe ich noch. Oh Gott, nee, mit wem tritt er noch auf? Ja, wie heißt denn der? Der ist etwas größer. Genau, und der lacht immer. Der lacht immer und hat auch lange Ohren. Genau. Ach, mit wie heißt er? Ich hab... Mhm. Und wenn er ein Stirnband anhat, dann ist er der Sport... ich darf es ja nicht sagen. Ja, ja, aber Sie meinen schon den richtigen Gudrun. Also ist schon wirklich heiß dabei. Gudrun? Ah, jetzt ist die Gudrun auch noch weg. Dann probieren wir es mit dem Udo. Bisschen Nervosität bei der ganzen Zeit dabei. Udo, hallo? Ja, hallo. Ja. Also langen Ohren, das könnte eigentlich nur Goofy sein. Wow, gewonnen! Ganz exakt, der Udo aus St. Louis hat es geknackt. Ja, nach guter Vorarbeit natürlich, ne? Ja, ja, also ich meine, die Gudrun aus Berlin hat es ja, ich würde sagen, sehr einfach gemacht. Mhm. Dann ist sie uns aus der Leitung gekippt. Müssen wir da gleich mal gucken, dass wir sie wiederkriegen, sonst gibt es einen Trostpreis nach Berlin. Udo, in jedem Fall, das ist richtig. Goofy ist es. Bist du ein Fan von Goofy? Ja, ich bin also generell Fan von Walt Disney-Filmen. Die sind super, ne? Ja. Also schon wesentlich besser als das, was heute so an Zeichentrick-Geschichten läuft. Das ist richtig. Okay, also als Belohnung gibt es einen Bademantel von uns. Und zwar einen schönen großen roten flauschigen, steht RTL drauf. Und vielleicht tun wir noch ein paar Goofy-Uhren dazu, ne? Also, Udo, einen schönen Tag in St. Louis, frohes Pfingstfest. Danke, gleichfalls. Bis bald, tschüss. Tschüss. Uhr 56, 4 Minuten vor 11. Ich bin wieder heilfroh, dass ich weiß, wer ich bin. Also Goofy und so. Ich hatte schon gedacht, ich würde das nie wieder rausfinden. Das war das Amnesia-Spiel von Parker. Und natürlich kriegt der Udo auch dieses Spiel. Das hatte ich natürlich ganz vergessen. Klar, Bademantel und Amnesia-Spiel. Logisch dafür, dass er so getippt hat und mich als Goofy erkannt hat. Ich hoffe, er hat viel Spaß mit dem Amnesia von Parker. Die Steve Miller Band um 7:07 am Samstagvormittag. Das bedeutet RTL leider gut. Spielereien mit Stefanow Jurowski. Oder, also ich bin ihr Spielleiter, ne? Damit Sie mich nicht falsch verstehen. Das nächste Spiel steht auf dem Programm in knapp 10 Minuten, ist der RTL-Banddreher. Wir haben einen Hit verhäckselt. Wenn Sie ihn wiedererkennen, dann gibt es einen Preis, und zwar eine Pendeluhr. Thank you. to sleep like a silent chill. All this time the river flows. Father, if Jesus exists, then how come he never hears me? RTL Banddreher. Hasselhopp. Das heißt, es ist 14 Minuten nach 11 und hier ist RTL leider gut mit Stefan Ofirowski und das ist der Banddreher. Das heißt, wir haben ein Band verdreht, rückwärts laufen lassen. Ist ein Hit drauf, ein Riesenhit, darf ich Ihnen versprechen. Aber es ist eben nicht so leicht zu erkennen. Hören Sie genau hin. Wenn Sie ihn erkennen, dann rufen Sie uns einfach an. Zu gewinnen gibt es nämlich eine Pendeluhr für den 5. Anrufer, der mir sagt, wie diese Platte heißt. Ja, wer singt so rückwärts? Wer könnte das gewesen sein? Kann ich Ihnen ein bisschen helfen? Sollte ich Ihnen vielleicht ein bisschen helfen? Also diese Gruppe hat in den 70er Jahren den Grand Prix einmal gewonnen, aber ich glaube, die Gruppe ist auch gar nicht so schwer zu erkennen. Also der Titel ist nicht ganz so einfach. Aber es gibt sicherlich ein paar Fans, die das erkennen werden. Und die sollten jetzt anrufen. 00352 1331. Unsere Telefonnummer hier in Luxemburg. Der 5. Anrufer, wie gesagt, hat die Chance, bei uns eine RTL-Pendeluhr zu gewinnen. Wenn er den Banddreher knackt, die Pendeluhr im Cityline-Design, also was ganz Feines von RTL, aber was sind Sie denn sonst gewohnt? Immer nur das Beste, ist doch völlig klar. Hier ist Chris Rea. On the half-ass train, on the road to gain. Something gets right through to your telling bone. There's a sudden hitch, an electric twitch. Sometimes I swear this body's got a mind of its own. This is the naked truth. This is the light. There's only one place left to go. Silver dagger. You can talk till you wake. Give yourself one more break. You can tell by the look on his face that it just doesn't matter. Cause this is the naked truth, and this is the light. There's only one place left to go. A blush. what I'm seeing, though I hear what you say. Think with a dagger and you'll die on your knees, begging for mercy, singing please, Mr. Please. 'Cause this is the naked truth, and this is the light, and there's only one place left to go. RTL die beste Musik, Chris Rea und Auberge um 20 nach 11 in der RTL, leider gut. Und die Lösung von unserem Banddreher gibt es nach der Werbung. Holzfachmarkt Uecker in Heusweiler, Zweibrücken und jetzt auch in Merzig am Tierpark. Der RTL Banddreher. Das nochmal zum Mitraten. Was war das wohl? Jemand, der es weiß, so hoffe ich zumindest, ist am Telefon, nämlich die Elke aus Höchstadt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Wie geht's Ihnen, Elke? Ach, mir geht's ganz gut. Überhaupt, wenn man was gewinnt. Ja, Sie können eine schöne Pendeluhr gewinnen von RTL im Cityline Design, wenn Sie mir ganz einfach sagen, was wir Ihnen da vorgespielt haben. Ja, das war von der Gruppe ABBA, Super Trube. Wow, gewonnen! Ja, ich fand's ehrlich gesagt nicht einfach diesmal. Also ABBA habe ich auch direkt erkannt, aber der Rest, also Super Trooper, da musste ich lange nachdenken. Aber ich habe eigentlich nicht lang gebraucht. Nee, ja, gut, clever. Haben Sie die Platte zu Hause, Elke? Nein. Aber Sie sind ein ABBA-Fan. Genau, in den 70er Jahren habe ich viel von denen gehört. Ah, also dann kein Problem. Vorwärts wie rückwärts, von oben nach unten, von unten nach oben, genau. Ganz egal. Aber erkennt man direkt. Gut, Sie können sich eine Pendeluhr an die Wand hängen. Eine RTL-Pendeluhr im Cityline-Design. Wo kommt die hin? Wissen Sie das schon, Elke? Nein, das weiß ich nicht, aber ich werde es planen. Gut, alles klar. Ich wünsche Ihnen ein schönes Pfingstfest. Okay, danke, gleich. Und jetzt gibt es natürlich ABBA für Sie zu Hause auch. Drehen Sie das Radio schön laut. Super Trooper. Okay, tschüss, danke. Elke. Tschüss. Super Trooper, beams are gonna blind me, but I won't feel blue, like I always do. 'Cause somewhere in the crowd, the chill I've got, lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Gar nicht aufgefallen, dass ich mich da eingemischt hatte. Es ist 11:30, hier ist RTL leider gut mit Stefan Ofirowski und dem nächsten Spiel nach den nächsten beiden Platten, und zwar dem RTL Promi-Taxi. Wir haben einen Taxifahrer hier in Luxemburg, der kennt zwar die Wege, aber keine Prominenten, und sie fahren immer bei ihm mit und sie können raten, wer bei ihm drin saß. Give me time to care, the moment's here for us to share. Still my heart is not always there. What more can I say to you? Could I lie to you? I'm just too weak to face the truth. Now I know I should make a move. Carry on. Yet I know I've the heart. Was für ein Titel, Breathe und How Can I Fall um 11:34 Uhr. Und jetzt, nach dieser Platte, spielen wir das Promi-Taxi. Das gibt es nicht. Oh doch, und ob es das gibt, unser Taxifahrer weiß wieder nicht, wer bei ihm im Taxi gesessen hat. Wir werden raten, gleich. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken again. Like the first morning, blackbird has spoken. Like the first bird, praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Cat Stevens and Morning Has Broken. Ja, also Morgen hat gebrochen. Mal aufwischen. Naja, also wir sind hier bei Leider Gutes. Es ist 11:37 Uhr, es ist eine seriöse Sendung und wir steigen in unser Promi-Taxi. Das RTL. Vergessen aus. Sie ist eben ganz einfach zu spät in mein Taxi gestiegen. Schade. Aber wenn Sie wissen, welche Lady ich meine, werden Sie verstehen, dass ich das sehr bedauere. Sie saß jedenfalls bei mir immer in der ersten Reihe. Also schönen Tag noch. Ich warte jetzt drauf, dass mir die Karre wieder absäuft. Wollen wir wetten? Wollen wir wetten? Ich hab's kommen sehen. Ist ja ein Glück, dass Sie jetzt nicht mehr hier bei mir im Taxi sitzt. Das wäre ja peinlich. Blub, blub, blub, weg war er. Ich glaube, irgendeiner hat hier ein Rad ab. Das glaube ich allerdings auch. 00352-1331. Wer sitzt im Promi-Taxi? Zu gewinnen gibt's eine Thermoskanne. I still 11.42 Uhr. Wer sitzt denn jetzt bei uns im Promi-Taxi? Hm? Wenn Sie es noch nicht wissen, Sie können auch ein bisschen mitraten. Hat vor kurzem geheiratet. Das konnte man fast hören. Huh? Bis gleich. Southern nights. Have you ever felt a southern night? Free as a breeze. Not to mention the tree. Telefon ist die Silvia aus Santa Barbara. Guten Morgen, Silvia. Ja, guten Morgen, Stefan. Lass doch mal die Sonne scheinen. Ja, ich versuch's. Ich habe schon die Rollläden hochgezogen, aber es bringt nicht viel. Heute bringt Morgen. Nicht viel, ja. Oh, heute, ist ja schlimm, da doch. Also heute Morgen sah es ganz gut aus, muss ich mal sagen, ne? Aber mittlerweile hat es sich wieder bewölkt. Ja, ist bei uns auch ein bisschen bewölkt zumindest wieder. Also Santa Barbara, das hört sich ja irgendwie nach Kalifornien, an oder sowas, ja, ne? Ja. Aber gibt's auch hier? Ja, gibt's auch hier, bei St. Louis. Gibt's denn auch da Strand und Meer und sowas und nee, Surfer das und... Nee, das haben wir nicht gerade. Nee, aber wenigstens ein paar Palmen im Zimmer. Ja, das haben wir, ja. Cool. Garten auch ein paar. Silvia, wer saß denn bei uns im Promi-Taxi? Die nette Dagmar Berghoff. Wow, gewonnen! Ganz genau, ja. Dagmar Berghoff hat geheiratet. Ja, ja, ich hab's gesehen. Kam ja ein bisschen spät, aber war eine tolle Hochzeit, ja, ne? Hat Zeit genug. Mhm. War das der richtige Zeitpunkt, Silvia? Ja. Ja, sicher. Ne, denken wir doch. Ja. Und Sie mögen auch die Dagmar Berghoff in der Tagesschau? Ja. Oder mögen Sie vielleicht lieber so Frau Christiansen in den Tagesthemen? Oh, die ist auch ganz nett. Ne? Ja, sind beide nett. Ist egal, Hauptsache Sie sind freundlich. Ja, sicher. Silvia, ja. Sie bekommen von uns für das richtige Raten eine RTL-Thermoskanne. Also das ist nicht nur irgend so eine Thermoskanne, die sieht wirklich toll aus. Ja? Ja. Ich habe zu Hause drei. Eine für Tee, eine für Kakao, eine für, Kakao, eine für Kaffee. Ja. Ah, danke schön. Also ist so eine schöne schwarze und Sie werden sehen, das ist ein richtig tolles Ding. Ne? Ja, wenn das Wetter besser wird, kann man sie ja mal mitnehmen zum Picknick oder Picknick, so etwas. Ja, mhm. Wochenendhaus. Gut, was machen Sie denn über Pfingsten? Ja, mein Mann muss arbeiten gehen. Das ist nicht so gut. Nee, der schafft das in der Dillinger Hütte und da muss es auch sonntags gehen. Mhm. Da muss ich auch zu Hause bleiben. Ja. Der Sohn kommt und Enkelchen kommt, da haben wir schon... Naja, also das ist ja dann auch was, ne? Ja, sicher. Gut, also dann wünsche ich ein paar schöne Tage. Ja, danke gleich. Trotzdem, ne? Genau, ich muss ja auch noch ein bisschen was tun. Ja. Also Silvia, einen schönen danke Tag noch, ne? Tschüss. Tschüss. Is it cold in your little corner of the world? In Guten Morgen Deutschland verspielt Stefan Ofirowski Bares. Verspielt Stefan Ofirowski Bares. Im RTL Jackpot. 58 Mark. 77 Mark. Bares. Im RTL Jackpot. Das ist schon ein netter Mensch, dieser Stefan Ofirowski. In der nächsten Stunde verspielt er auch zwei Preise. Einmal eine Thermoskanne und einmal eine Pendeluhr. Die erste, die Thermoskanne, gibt es im abgeschlossenen Roman. Und das andere ist das Hitwort-Rätsel. Also freuen Sie sich auf die nächste Stunde. Love had to hurt to turn out right. Whitney Houston, stimmgewaltig wie immer, 11 Uhr und gleich 58. Wir freuen uns auf die dritte Stunde von RTL. Leider gut. Wie gesagt, es gibt noch den nicht abgeschlossenen Roman. Uhr und 7 Minuten. Hier ist die dritte Stunde von RTL Leider gut. Herzlich willkommen, sagt Stefan Fiorowski. Ich hoffe, Ihnen geht's gut an diesem Samstag. Schließlich ist ein langes Wochenende, was vor der Tür steht. Und das Wetter scheint so einigermaßen zu funktionieren. Also nicht schlecht. Zwei tolle Spiele stehen auf dem Programm. Und zwar noch der nicht abgeschlossene Roman und unser Hit-Wort-Rätsel. Bis gleich. In my high heel shoes and fancy fads, I ran down the stairs, hailed me a cab going, nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Oh, na, nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Na, na, na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor going, nay, na, na, na. Sue came in a silk sarong. She waltzed across as they played that song. I mean, nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Oh, na, nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Abgeschlossene Roman. Es ist 12:12 und ich muss es einfach sagen, also der nicht abgeschlossene Roman ist heute nicht ganz jugendfrei, also alle unter 18 mal weghören und nicht mitspielen, ne? Naja, oder sind wir nicht so? Ich meine, es ist Samstagmittag, da können wir es nicht ganz so hart machen, aber es hat schon was Heikles, das muss man schon sagen. Und zwar geht es um Kondome. Und zwar um Folgendes. Sie wissen, diese Dinger sind wichtig geworden, leider durch einen ernsten Hintergrund. Den kennen wir auch alle. Wollen wir hier nicht weiter ansprechen. Und sie müssen getestet werden. Das ist ja auch logisch, damit da nichts passiert, ne? Damit also auch keine da Kinder kommen und so, wenn man das nicht gerade möchte. Dazu sind sie ja eigentlich da, die Sachen. Aber wie testet man sie nun? Das ist also eine Geschichte, die hat sich auch ein US-Unternehmen gedacht und hat gesagt, immer wieder Wasser reinlaufen lassen und aufblasen, bis sie platzen und so. Das ist nicht gut und das bringt es nicht richtig und das ist vor allen Dingen auch nicht wirklichkeitsnah. So, und was haben die jetzt entwickelt? Es ist also ein Gerät. Also nicht, dass sie denken, wir werden hier zu versaut, ne? Also nicht hier, ne? Nicht die ganz schlimmen Angebote. Nein, nein. Also wie testet man mittlerweile in den USA diese Dinger, diese Lümmeltüten, diese Kondome, diese Gummis, ne? Wenn Sie es wissen, dann rufen Sie uns an. Jeder Tipp ist uns willkommen. 00352 1331. Es ist schon etwas skurril, sonst hätten wir es natürlich nicht in der Sendung. Das ist völlig klar. Probieren Sie Ihr Glück, rufen Sie mich an. 00352 1331. Wenn Sie eine Idee haben, wie man eben diese Dinger testen könnte. Notwendig ist es, habe ich eben schon mal gesagt. Und wie macht man das? Rufen Sie uns an. 00352 1331. Zu gewinnen gibt's eine Thermoskanne bei uns. Do it. Abgeschlossene Roman. Viertel nach zwölf, es ist erster Versuch, unseren nicht abgeschlossenen Roman zu knacken. Also wie testet man mittlerweile in den USA Kondome? Ersten Versuch hat die Irmgard aus Düsseldorf. Guten Morgen, Irmgard. Ja, guten Morgen, Stefan. Wir sind uns von Musik 4L. Ah ja, genau, Irmgard. Kann ich mich daran erinnern. Ja, was glauben Sie denn? Also farbenmäßig, gummistaatenmäßig und nach 9 Monaten Ergebnis, ob er gehalten hat oder nicht. Also dann hat's versagt, ne? Ja. Nach 9 Monaten, nach dem Test. Ja, Irmgard, das ist natürlich eine gute Idee. Wäre auch das Logischste, ist aber leider falsch. Oh, ich versuch's. Versuchen Sie es einfach nochmal, Irmgard, ne? Also nicht aufgeben. Bis bald. Ja. Tschüss, Irmgard. Schöne Pfingsten. Und die Brunhilde ist am Telefon aus Steinsel. Hallo Brunhilde. Ja, hallo Stefan. Tja, was glauben Sie denn, Brunhilde? Ja, ich komme vor, mit einer Melkmaschine. Also Brunhilde, ich habe doch gesagt, also wirklich, ich habe mir das schon gedacht, dass sowas da mal rauskommt. Ich habe gesagt, also ganz so schlüpfrig wäre mir nicht. Ne, also das darfst du da nicht. Du bist also nicht schlüpfrig, wir trinken doch auch Milch, oder? Ja, na gut, okay, ja. Also ich meine, ich gebe Ihnen recht, wenn das ein Kondom überlebt, dann wird es wahrscheinlich was taugen. Ja, das glaube ich. Ja. Brunhilde, eine schöne Idee ist das, ja. Wir wollen die nicht weiter ausführen, sonst müssen wir wirklich hier ab 18 abschalten, ne? Oder ja, unter genau. 18. Brunhilde, aber leider stimmt's auch nicht. Gut, alles klar. Frohe Pfingsten, ja. Bis bald, tschüss. Und der Adrian ist am Telefon aus Merzig. Hallo Adrian. Ja, hallo Stefan, guten Morgen. Was glaubst du denn, Adrian? Ich glaube, dass die Kondome elektronisch geprüft werden. Ja, schon nicht so schlecht. Ja, klingt gut für meine Ohren. Aber, es ist noch nicht ganz so richtig. Noch nicht ganz so richtig. Nee, also es ist natürlich schon was Elektronisches, sonst da geht ja heute überhaupt nichts mehr ohne Mikrochips und sowas. Ja, aber das ist klar. Also durch Mikroskop oder Mikroorganismen, dass drüber gezogen werden. Nee. Es ist eigentlich noch wesentlich skurriler. Noch skurriler? Ja, aber du bist schon so in der richtigen Richtung, Adrian. Ja. Vielleicht kriegst du es raus, also probieren wir es nochmal. Wir machen bestimmt noch eine zweite Spielrunde. Aha. Es sei denn, also Adrian, ne, nochmal anrufen. Alles klar. Ne, bis bald, tschüss. Ja, danke, tschüss. Es sei denn, der Horst weiß jetzt die richtige Lösung. Hallo Horst. Guten Tag. Ja, Horst, was glauben also, Sie denn? Man macht mehrere zusammen und nimmt sie als Fahrradschlauch für Mountainbikes-Fahrräder und fährt durchs Gelände. Horst, also wirklich, ja, wäre eine schöne Sache, ja. Ja. Und natürlich nur über spitze Steine, da sind wir uns einig, ne? Über Felsbrocken. Ja, damit also ordentlich mal was passieren kann. Ja. Und wenn die das durchhalten, dann gehen sie auf den Markt. Ja. Aha. Natürlich nicht mehr die Getesteten, weil die haben da dann schon einiges hinter sich. Die bleiben dann in dem Mountainbike. Horst, ja. Schon mal im Selbstversuch getestet, sowas. Na, also jetzt geht's zu weit, lassen wir besser. Ne? Also Horst, auch eine schöne Idee, aber es stimmt leider nicht. Ne? Ja. Haben Sie schon fast gedacht, dass das ein bisschen zu skurril gewesen wäre? Ja. Gut. Gut, Horst, ich bedanke mich auch bei Ihnen zu Hause fürs Mitspielen und wünsche auch Ihnen natürlich ein paar schöne Tage jetzt über Pfingsten. Ja, gleichfalls. Tschüss, Horst. Tschüss. Bis bald. Tja, wir rätseln weiter. Eine zweite Spielrunde machen wir natürlich noch. Also, wie klappt's denn jetzt? Wie testet man in Amerika diese Dinger, diese Lümmeltüten? Es ist was Technisches, das wissen wir mittlerweile vom Adrian. Und es ist relativ skurril. 00352 1331. Hör mir jetzt mal zu, lass mich jetzt in Ruhe und ruf mich nicht mehr an. Ich hab keine Zeit, nicht gestern und nicht heute, nicht morgen und nicht irgendwann. Mach dir endlich klar, es ist nicht mehr, es war. Du musst das kapieren, eins wird nicht passieren, mich kriegst du nicht zurück. Zieh doch einfach los, das Angebot ist groß und greif dir ein neues Glück. Jeglichen Verkehr mit dir nicht mehr. Mein Herz kann man nicht reparieren. Ist es einmal in zwei, dann ist alles vorbei. Ein Herz kann man nicht reparieren. Niemand weiß, wie das geht. Es ist meistens zu spät. Ein Herz kann man nicht reparieren. Da hilft keine Kur, darin Tränen nur. Ein Herz kann man nicht reparieren. Alles bleibt leer und auch der Arzt hilft nicht mehr. Jeglichen Verkehr. Wie das geht, es ist meistens zu spät. Ein Herz kann man nicht reparieren. Da hilft keine Kur, da rennen Tränen nur. Ein Herz kann man nicht reparieren. Alles bleibt leer und auch der Arzt hilft nicht mehr. Irgendwann wird sie vor mir stehen. das kann man reparieren. Ich weiß, wie das geht, es ist niemals zu spät. Ein Herz, das kann man reparieren. 12:22, der Udo war das und die nächste Spielrunde in unserem nicht abgeschlossenen Roman gibt's nach der Werbung. Sonntag bis Freitag, 21 bis 24 Uhr auf RTL. Tja, und irgendwie passt unser nicht abgeschlossener Roman auch zu dem Thema Je t'aime. Also, wie testet man in den USA mittlerweile Kondome? Vielleicht weiß es die Sandra. Hallo Sandra. Hallo. Aus Luxemburg. Ja, ja. Sandra, dein Tipp. Ich würde sagen, die werden irgendwie aufgeblasen oder mit Wasser gefüllt. Ja, das ist so im Moment noch die herkömmliche Methode. Aha, das stimmt aber nicht, Sandra. Ach, schade. Ja, das ist wirklich schade, ne? Okay. Es hätte eine Thermoskanne gegeben. Aber ich meine, das kann man privat mal probieren. Mach so, ich dann mal. Im Wettbewerb, ne? Bis es knallt. Okay, okay, Sandra. Danke. Also kein richtiger Tipp, schöne Tage, bis bald. Dankeschön. Und tschüss. Und der Hans ist am Telefon aus Bremerhaven. Hallo, Hans. Ja, hallo. Was glauben Sie denn? Ja, also ich stelle mir das vor in der Welt der absoluten Technisierung, dass man heute das also praktisch computergesteuert simulieren kann. Mhm. Dass also Gerätschaften da entwickelt werden und dass man den Menschenerzeugungsakt sozusagen da eben computertechnisch steuert und daraus auch irgendwie belastet. Ja. Ja, das klingt nicht schlecht, Hans. Wenn Sie das noch ein bisschen anders formulieren würden, also im Prinzip ist es die Lösung, muss ich jetzt mal dazu sagen. Es ist eigentlich schon richtig, nur diesen, naja, nennen wir es mal Liebesakt, wie könnte man den darstellen? Wenn Sie mir da noch ein entscheidendes Wort nennen, dann lasse ich das mal gelten. Ja, eben. Mhm. Ja, das ist ein bisschen heikel. Also wie heißen denn... Ich möchte da nicht so sehr ins Detail gehen, weil das irgendwas besser geht. Nee, das würde ich also auch nicht so wünschen. Ne? Bitte also nicht ins Detail gehen. Aber ja, wie nennt man denn also Nachbauten von Menschen? Bitte? Wie nennt man denn technische Nachbauten von Menschen? Nachforschung von Menschen. Ja. Irgendwas bestimmt mit humanen Technologie. Nee, gar nicht so kompliziert, gar nicht so kompliziert. Gentechnologie. Nee, auch nicht, viel zu kompliziert. Also wie, wenn man einen Mensch nachbauen möchte, also eine Vogelscheuche, die sich bewegt mit Elektromotoren und so weiter, wie heißt denn das Ding? Ja, Roboter. Jawoll! Wow. Roboter. Gewonnen! Ja, da haben wir es doch, Hans, richtig. Also, zwei Roboter haben sie gebaut, die Amerikaner. Ja. Und die, naja, was die den ganzen Tag lang machen, das wissen wir ja nun, ne? Wollen wir nicht ins Detail gehen? Nee, da wollen wir nicht ins Detail gehen. Soll ich noch dranbleiben? Ja, ich glaube, wir brauchen Ihre Adresse nochmal ganz genau. Bleiben Sie kurz dran, Hans. Es gibt in jedem Fall als Belohnung... Hans-Georg heiße ich übrigens. Hans-Georg? Ja. Aha, da ist uns also der Georg irgendwo verloren gegangen. Also Hans-Georg, es gibt eine Thermoskanne von uns fürs Wunderbar. Richtige Raten. Ne? Also eine toll designte Thermoskanne. Und ja, ansonsten viel Spaß, ne? Über Pfingsten. Jo. Bei dem Thema. Gleichfalls. Okay, Hans. Danke. Tschüss. Tschüss, bis bald. Straight um 12 und gleich 36, A Walk of Life. Und das nächste Spiel, das Hitwort-Rätsel, steht auf dem Programm nach den nächsten beiden Platten. Hier ist zunächst mal Smokey und I Feel Love. I was 5 years old when I first saw her face. I can see her now. The schoolyard was the place and she took my breath away. I felt love that day, yeah. I was 10 years old when mama said goodbye. I was just a boy, I saw my daddy cry. And it took my breath away. 20 vor 1 sagt er leider gut. Hier sind die Bee Gees mit Tragedy. Übrigens am nächsten Mittwoch ist Bee Gees Tag. Wow. Von 6 bis 24 Uhr verlosen wir jede Stunde eine Bee Gees CD und zwei Eintrittskarten für das Konzert am 2. Juni im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken. Die Bee Gees Open Air. Und wer präsentiert das Ganze? Natürlich wir. RTL Radio präsentiert die Bee Gees am 2. Juni in Saarbrücken. Hi, this is Robin Gibb of the Bee Gees. And this is Morris Gibb of the Bee Gees. And we're looking forward to seeing all our fans in Saarbrücken. Glauben Sie nicht, Achtung! Okay, und jetzt basteln wir zu Hause unser Geschirr wieder zusammen. RTL, das Hitwort-Rätsel. Genau das kommt jetzt. Und zwar können Sie gewinnen eine RTL-Pendeluhr im Cityline-Design um 12:45 in RTL leider gut, wenn Sie rausbekommen, wie das Lösungswort heute heißt im Hitwort-Rätsel. Sie wissen, viele Titel haben wir hintereinander geschnitten. Anfangsbuchstaben der Titel ergeben hintereinander weggelesen unser Lösungswort. Aufgepasst, hier ist das Hitwort-Rätsel. Mr. Postman. Every time you go away, break down. Hey, Mr. Tambourine Man. All kinds of everything. He's a real nowhere man. There's a new kid in town. Soweit unser Hitwort-Rätsel. Eine kleine Hilfe möchte ich geben. Die Lösung steht in direktem Zusammenhang mit dem Moderator dieser Sendung. 00352 1331. Rufen Sie uns an, gewinnen Sie eine Pendeluhr. Der fünfte Anrufer hat heute die Chance, mir zu sagen, wie das Lösungswort lautet. Give me time. Erste große Hit vom Culture Club mit Boy George, Do You Really Want To Hurt Me? Keiner möchte Ihnen zu Hause wehtun, im Gegenteil, wir möchten Ihnen einen schönen Preis unterjubeln, und zwar eine RTL-Pendeluhr im Cityline Design. Und wer die gewinnt im Hitwort-Rätsel, das lösen wir nach der Werbung auf. Alle sollen besser leben statt. Die Rheinlandschau in Jülich ist die beliebteste und erfolgreichste Leistungsschau für den Verbraucher. Die Stadt Jülich erwartet in diesem Jahr wieder über 500.000 Besucher aus dem In- und Ausland. RTL, das Hitwort-Rätsel. 12.51 Uhr mit der Lösung. Am Telefon ist der Adrian aus Merzig. Hallo. Ja, hallo Stefan, ich bin's wieder. Ja, wieder durchgekommen. Ich bin leider verloren, aber dann darf ich ja wieder mitmachen. Glückspilz, ja, richtig, so, genau. Ich würde sagen, das Lösungswort steht ja ganz im Zusammenhang mit dir. Du bist also ein Supermann. Jawohl! Wow, gewonnen! Ja, ich dachte, schon, das kriegt keiner raus. Also Ofirowski hatten sie schon geraten und Stefan und so. Und ich glaube, irgendeiner hat hier ein Rad ab. Wer war das? Ja, es stimmt tatsächlich. Also Supermann. Ich meine, das andere war natürlich Spaß. Ne? Ich bin ja, eher klar. So Batman, ne? Oder Robin, ja. Der Kleine, ne? Der ja. Depp von Batman. Gut, also Adrian, du gewinnst. Und zwar gewinnst du bei uns eine RTL-Pendeluhr im City Light Design. Super. Gut, ne? Die haben mich noch nicht. Ja, das hoffe ich, dass du die noch nicht hast, Adrian. Schicken wir dir zu. Wir machen Folgendes, hören wir uns zusammen nochmal das Hitwort-Rätsel an. Ich gebe die Lösung, also die Auflösung nochmal für alle anderen, die nicht so schnell waren, Adrian. Ne? Bleib noch kurz dran. Das war das S von Soul and Inspiration, The Righteous Brothers. Diana Ross und Upside Down ist U. Please, Mr. Postman, The Carpenters. Das E von Every Time You Go Away, Paul Young. Ragdoll von The Four Seasons. Das sind die Birds mit Mr. Tambourine Man. Dana und All Kinds of Everything. Und die Beatles Nowhere Man. Und das sind die Eagles mit A New Kid in Town. Hallo Adrian. Ja, ich bin immer noch da. Eine Platte darfst du dir aussuchen aus diesem Hitwort-Rätsel. Welche hättest du denn gern gehört? Ich wünsche mir ganz speziell für meine Frau zum heutigen 8. Hochzeitstag Mr. Tambourine Man von den Birds. Okay, nochmal herzlichen Glückwunsch auch Dankeschön. Zum Hochzeitstag und bis bald. Muss ich jetzt dranbleiben? Ja, bleib noch ein bisschen dran. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss Adrian. Vor eins haben wir es mittlerweile. Das war's von RTL. Leider gut. Es geht weiter mit dem Wünsche was und dem Rolf. 2 Stunden lang können Sie sich Ihre Musik wünschen bei RTL. Ich darf mich verabschieden. Ich bin Stefan Ofirowski. Zum Schluss gibt's nochmal Sam und Dave und den Soul Man. Tschüss. Bis bald. Ciao. Arrivederci.